Wien 9, Lichtensteinstraße 73, Wohnung der Familie Blottner. Hier in der Lichtensteinstraße wurde ich geboren, habe eine schöne Kindheit gehabt und von hier musste ich gegen meinen Willen auswandern und eine andere Heimat suchen. Vater war als Kleinkind erblindet und wurde im israelitischen Blindeninstitut auf der Hohen Warte erzogen. Die Zöglinge hatten zur Berufswahl zwei Möglichkeiten: Bürstenbinderei oder Klavierstimmen. Mein Vater lernte Klavierstimmen. Er bekam die Ausbildung bei Bösendorfer und war nachher lange Jahre Klavierstimmer bei Hoffmann und Czerny in der Linzer Straße. Die Eltern heirateten am 27.06.1915 und wohnten von da an in der gleichen Wohnung in der Lichtensteinstraße 73. Ich hatte eine gute Kindheit. Die Eltern waren Sozialdemokraten und daher waren wir Kinder bei den Kinderfreunden und ich später bei den Roten Falken und Gretel bei der SAJ. 1934, nach dem Umsturz, wurden diese Organisationen verboten und ich ging zu den Pfadfindern. Ich besuchte die Volksschule in der Marktgasse und die Hauptschule in der Glasergasse. Die wirtschaftliche Lage in Österreich verschlechterte sich und mein Vater verlor seinen Posten in der Klavierfabrik. Da mussten wir Kinder mithelfen. Grete als Verkäuferin und ich bekam einen Posten als Praktikant in der Zentrale einer Spinnerei und Weberei, Gonzagergasse, die in jüdischen Händen war. Ich beendete meine Lehrzeit am 15.10.1938 mit einem Lehrzeugnis, unterschrieben vom kommissarischen Verwalter. Inzwischen hatte die Suche nach Auswanderungsmöglichkeiten begonnen. Grete erwartete eine Einreisebewilligung in die USA. Der amerikanische Onkel hatte sie versprochen, aber nie eingereicht. Ich meldete mich im Palästinaamt an und konnte noch im letzten Moment, Altersgrenze 17 Jahre, das Zertifikat nach Palästina bekommen. Am 6.2.1939 verließ ich meine Eltern und meine Schwester in Wien für immer. Walter Ephraim Blottner.